An die Freunde. Aus Gedichte der Gefangenen, ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. An die Freunde. Was ist ein Jahr und was ist eine Stunde? Im Acker Zeit, der brach zu unseren Füßen liegt. Ende von An die Freunde.